Aufgabe 14. Gleich meldet sich der Dozent für die geplante Fortbildung, Herr Brandt, und bittet um weitere Informationen zur inhaltlichen Gestaltung des Seminars. Beantworten Sie seine Fragen. Tragen Sie bitte Ihre Redebeiträge in die Lehrzeilen ein. Sie haben dafür 20 Sekunden Zeit. Sie hören dann ein Muster für Ihren Redebeitrag. Danach geht das Gespräch weiter und Sie geben weitere Auskünfte über die bestehenden kommunikativen Defizite der Mitarbeiter. Ihre Gesprächseinleitung ist bereits vorgegeben. Guten Tag, Hausverwaltung Immosicher, Stefanie Müller am Apparat. Guten Tag, Frau Müller, Brandt ist mein Name. Ich bin von der Volkshochschule. Ihre Firma hat bei uns eine Mitarbeiterschulung gebucht. Ich hätte da noch ein paar Fragen an Sie. Ah ja, die Mitarbeiterschulung. Einen Moment, ich suche die Unterlagen heraus. So, hier habe ich sie. Es geht um ein Modul Telefontraining, ein Modul Rechnen und Geschäftskorrespondenz. Genau. Ich möchte diese Schulung Ihrem Bedarf entsprechend organisieren und möchte noch ein paar Einzelheiten wissen. Sie möchten ein Telefontraining haben. Was sollen Ihre Mitarbeiter verbessern? Wo liegen die aktuellen Probleme? Die Antwort könnte lauten: Ach, wissen Sie, die Mitarbeiter haben oft Probleme, die richtige Formulierung zu finden. Beispielsweise können sie Anliegen nicht kurz und deutlich beschreiben. Das führt immer zu Problemen mit den Kunden. Aha, das Problem kenne ich. Gut, und nun zum Modul Rechnen. Welche Defizite sollen wir dort genau behandeln? Die Antwort könnte lauten: Mathematik, also Rechnen, das ist wirklich ein Problem. Viele Mitarbeiter können einfach nicht rechnen. Sie können keinen Kopf rechnen, sie müssen immer den Taschenrechner benutzen. Das beste Beispiel hierfür ist Prozentrechnung. Das ist interessant. Können Sie mir dafür vielleicht ein konkretes Beispiel nennen? Wann müssen die Mitarbeiter Prozente ausrechnen? Die Antwort könnte lauten: Ein Paradebeispiel dafür ist zum Beispiel die Mieterhöhung. Viele Mitarbeiter können eine Mieterhöhung von 5% nicht berechnen. Ja, das ist wirklich wichtig in der Immobilienbranche. Das sollte man doch wirklich gut beherrschen. Sie wollen auch die Geschäftskorrespondenz verbessern. Wo liegen denn dabei die größten Probleme? Die Antwort könnte lauten: Also die Geschäftskorrespondenz ist ein großes Problem. Das zeigt sich besonders, wenn die Mitarbeiter E-Mails schreiben. Darüber beschweren sich viele Kunden bei uns. Das klingt so, als wäre das Ihr größtes Problem zurzeit. Woran liegt es denn? Welche Fehler machen Ihre Kollegen denn? Geben Sie mir doch bitte ein paar Beispiele. Die Antwort könnte lauten: Meiner Meinung nach liegt es daran, dass der Ton sehr unhöflich ist. Manche Mitarbeiter duzen die Kunden, anstatt sie zu siezen. Das geht wirklich nicht. Aha, Interessant. Es ist also die unhöfliche Anrede. Können Sie mir vielleicht noch ein Beispiel geben? Die Antwort könnte lauten: Nun, die Fragen sind auch unhöflich formuliert, oft so direkt. Auch wenn die Mitarbeiter die Kunden um etwas bitten. Sie benutzen keine höflichen Fragen und Bitten. Das liegt vielleicht an den Deutschkenntnissen, kein Konjunktiv 2. Das haben Sie aber sehr gut beobachtet, Frau Müller. Vielen Dank für die Informationen.